Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen und heute gibt es den zweiten Teil unserer Sendung zur Schlaraffia-Organisation, diesem geheimen Männerbund, der doch sehr, sehr intensiv von uns jetzt betrachtet werden kann, denn Sie haben eine wunderbare Webseite entwickelt. Das ist die Schweizer Gruppe der Schlaraffen und ich möchte Ihnen das nicht vorenthalten, denn da geht es um einzelne Informationen, wie man Schlaraffe werden kann und vor allem, was denn alles in diesem Bund sehr, sehr wichtig ist. Und dazu unsere heutige Sendung und das im Frühjahr 2022. Und ich bin Susanne Nielsen und werde Ihnen das dann vorlesen. Gefunden haben wir das in dem Schweizer Webseitentext von der Schlaraffia, die für alle offen ist und für Sie besonders, wenn Sie ein Mann sind, denn die Frauen können als Ehefrauen mit oder als Partnerinnen, aber sie sind nicht der Aufnahme fähig, denn die Aufnahme gilt nur diesem als Männerverein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören und einen schönen Sonntag. Ihre Susanne Nielsen. Viel Spaß jetzt bei Schlaraffia. Was ist das? Und vor allem, wie kommt man da rein? Letzte Woche haben wir das schon eingeführt. Das heißt, da können Sie noch einmal zurück ins Archiv gehen und unsere Sendung vom Februar, vom 6. Februar, sich auch noch einmal anhören. Viel Spaß dabei. Und jetzt geht's um Schlaraffia. Also, es geht um Humor. Die aus dem Urschlaraffenreich Prager Allmutter hervorgegangenen Reiche werden als deren Tochterreiche die Gesamtheit der im Geiste der Allmutter Prager verbundenen Schlaraffen als Allschlaraffia und die gesamte schlaraffische Welt als Uhuversum bezeichnet. Der Verband Allschlaraffia wird als idealer weltweiter deutschsprachiger Dachverband definiert, der in humanitärem Geist die Grundsätze Schlaraffias zu verwirklichen sucht. Er bezweckt unter Ausschluss politischer, religiöser und wirtschaftlicher Absichten einerseits die Förderung der Schlaraffen, die sich als Einzelmitglieder von Schlaraffenreichen und Kolonien, die Kolonien sind Vorstufe von Reichen, zur Pflege von Kunst und Humor unter Hochhaltung der Freundschaft verpflichtet haben, sowie andererseits die Unterstützung seiner Mitglieder, Landesverbände nämlich, bei der Betreuung ihrer Mitgliedsvereine, Reiche und Kolonien. Der Sitz des Verbandes befindet sich in Bern. Weitere Informationen finden Sie unter www.schlaraffia.org. Die Landesverbände. Ordnung muss sein. Gemäß aktuellen Satzungen des Verbandes Al-Schlarafia ist ein Landesverband eine Vereinigung, die sich aus mindestens 5 Schlaraffenreichen eines Staates außerhalb Europas eines Kontinents zusammensetzt. Unter der Voraussetzung, dass 4 davon seit mindestens 10 Jahren bestehen. Die Landesverbände sind autonom, regeln ihre Belange grundsätzlich selbstständig und geben sich ihre eigenen Satzungen. Aktuell bestehen 5 Landesverbände, der Landesverband Austria mit 57 Reichen, der Landesverband Deutschland mit 160 Reichen, der Landesverband Helvetica mit 13 Reichen, worunter die diesem Landesverband angeschlossenen Reiche in Bozen, Meran und Stockholm, der Landesverband Lateinamerika mit 8 Reichen und der Landesverband Nordamerika mit 26 Reichen. Die Gesamtzahl der Schlaraffen weltweit beläuft sich derzeit auf rund 9.700. Der Altschlaraffenrat, ein bisschen wie graue Minister in jeder Demokratie. Wie funktioniert das mit der Verwaltung? Struktur ist alles. Dabei sind das unter 10.000 Schlaraffen, die hier jetzt also alle mit Administration belegt sind. Die Mitgliederversammlung des Verbandes Al-Schlarafia besteht aus den 5 Landesverbänden und die Gesamtheit der Delegierten der Landesverbände in der Mitgliederversammlung heißt Al-Schlaraffenrat, ASR, welcher zugleich den Vorstand des Verbandes bildet. Zwar bestimmt jeder Landesverband die Zahl seiner Mitglieder im Al-Schlaraffenrat selbst, doch dürfen die Landesverbände nicht mehr als 3 Delegierte stellen. Grundsätzlich ernennen und delegieren die Landesverbände ihre Mitglieder des Al-Schlaraffenrates für die 5-jährige Dauer einer Konzilperiode. Doch sind Ablösungen einzelner Mitglieder innerhalb dieser Frist zulässig. Für jeweils eine 5-jährige Amtsperiode hält im Turnus einer der Landesverbände mit seinen 3 Delegierten den Vorsitz inne, Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer. Aus Praktikabilitätsgründen wechselte der Vorsitz bislang unter den Landesverbänden Deutschland, Austria und Helvetica, welcher aktuell die Verbandesführung noch bis zum Council im Herbst 2019 in Bern inne hatte. Für die nächsten 5 Jahre sollte der Vorsitz erstmals an den Landesverband Nordamerika gehen. Das müsste also jetzt im Jahre 2022 noch so sein, dass in Nordamerika also dieser Verband tätig ist. In die Zuständigkeit des Al-Schlaraffenrates fallen namentlich die Beschlusserfassung über Bestimmungen vereinsrechtlicher Art im Rahmen der Verbandssatzungen, die Behandlung von Anträgen der Landesverbände, die Suspendierung von Reichen und Kolonien. Die Herausgabe und der Neudruck von Spiegel und Zeremoniale der altschlaraffischen Stammrolle, Mitgliederverzeichnis sämtlicher Schlaraffen im Uhuversum, zugeordnet nach Reichen bzw. Kolonien. Der Schlaraffia, Zeitungen der altschlaraffischen Liederbücher und der Sippungsfolgen, also Terminkalender der Reiche und Kolonien, sowie die Festsetzung bestimmter Beiträge. Ebenso gehören dazu die Verantwortung für die schlaraffischen Einrichtungen, also das altschlaraffische Archiv mit dem Sitz in Bern, der altschlaraffischen Bibliothek, Sitz in Berlin, und altschlaraffische Ahnen- und Ordnungssammlung, Sitz in Braunschweig. Das Konzil, die oberste Instanz, Schlaraffia Headquarters, die Regierung. Unter diesen Leitenden funktioniert die Organisation seit über 100 Jahren. Das Council oder Konzil setzt sich aus dem Al-Schlaraffenrat sowie den Delegierten, Legaten der Reiche und Kolonien zusammen und findet alle 5 Jahre statt. In ihm findet das innige Band, das alle Schlaraffenreiche umschlingt, seinen höchsten sichtbaren Ausdruck. Es fasst seine Beschlüsse mit einer 4/5 Mehrheit Mehrheit der vertretenen Stimmen, stimmberechtigte Legaten, die nicht nur ihre eigenen Reiche, sondern fallweise auch andere Reiche vertreten können. Die Tagesordnung umfasst namentlich allfällige Änderungen von Spiegel und Zeremoniale, Vergleich nachstehend, die Berichte des Vorsitzenden des Al-Scharafenrates über die zu Ende gehende Konzilperiode, Berichte über die al-Scharafischen Einrichtungen, Archiv, Ahnen- und Ordenssammlung, Bibliothek und Symphonieorchester sowie Berichte und allfällige Entscheide zu laufenden Projekten. Die Reiche, ihre Würden und Ämter, vereinsgerecht voller Regelungen und Positionen, die es inne zu haben gilt. Und wer möchte nicht den Titel zum hohen Amt mit Freuden tragen? Aber, oh je, so viele Titel. Wer findet sich da durch? Hier eine kleine Einführung. Jedes Reich wählt jeweils in der letzten Sippung der 7 Monate dauernden Winterung auf der nördlichen Erdhalbkugel 1. Oktober bis 30. April, auf der südlichen Erdhalbkugel 1. April bis 31. Oktober seine Würdenträger und die Amtsinhaber der Reichsämter. Zu den Würdenträgern zählen 3, in Reichen unter 30 Mitgliedern wahlweise 2 Oberschlaraffen, das Leitungsgremium für die Sippungen, der Kanzler, 2 Sekretär, der Reichsmarschall, meist Protokollführer, der Junkermeister, verantwortlicher für die Junker und Knappen, der Reichsschatzmeister, Rechnungsführer und der Zeremonienmeister, Beauftragter namentlich für die Einführung von Gästen sowie für die Durchführung bestimmter Zeremonien. Reichsämter bekleiden der Archivar, der Burgvogt, also der Hauswart, der Fanfarenmeister, der Herold, Gehilfe des Junkermeisters für die Einführung von Junkern und Knappen, der Mundschenk, der Reichsbannträger, der Reichsschwertträger, der Reichsküchen- und Kellerwart, der Säckelmeister, Pön, Busseneintreiber, der Schulrat, Examinator, der Truchsesse, Beauftragte unter anderem für die Einkleidung der Oberschlaraffen mit den Zeichen ihrer Würde, der Wappen- und Adelsmarschall, verantwortlicher für die Betreuung von Orden und Ahnen, Vergleiche nachstehend, sowie der Zinkenmeister, Pianist. Aha. Jedem dieser Amtsinhaber kommt im Spiel eine bestimmte Funktion zu. Eine bestimmte Rolle nimmt in den Sippungen der Hofnarr, auch Reichsamt, ein. Im Gegensatz zu den übrigen Schlaraffen, die ausnahmslos beim Fungieren Oberschlaraffen um Wort ersuchen müssen, darf der Hofnarr spontan das Wort ergreifen. Ein guter Hofnarr versteht es, an beliebten Stellen in der Sippung mit humorvollen Einwürfen das Spiel zu beleben und Wortmeldungen anderer Sassen auszulösen. So wird er zu einem bedeutsamen Spielpartner des fungierenden Oberschlaraffen. Das finde ich zum Beispiel sehr interessant, denn der Hofnarr war von jeher eine sehr gefährliche Stellung bei Hofe. Er musste dem König nämlich die Wahrheit vermitteln und dieser Akt konnte ihn Kopf und Kragen kosten. Bei Shakespeare dürfen wir nie vergessen, dass der Schädel, den Hamlet in der Hand hält, der des toten Hofnarrs ist. Ja. Vom Feldlager zum Reich. Nicht ganz so wie die Soldaten, aber im Geiste stellt man sich das doch so vor wie bei den Kreuzzügen in ferne Länder oder zuletzt vielleicht auch wie bei Teddy Roosevelt und seinen rauen Reitern, Rough Riders. Man lebte in Zelten vor der Stadt, in unserem Falle Tampa, besuchte seine Frau im schönen Plant Hotel und hatte seinen farbigen Soldaten ganz woanders in deren eigenen Feld, dem sogenannten Soldiers Field, kampieren lassen. Aber bei den Schlaraffen, so mein eigener Eindruck bei einem Besuch, da war es recht feudal und gesessen wurde an langer, na gut, sicher auch ein bisschen ritterlicher im Ambiente, Tafel, so à la König Arthur, sehr schön, ein Haus und sehr großzügig. Neue schlaraffische Heimstätten sind von ihren Gründern, Ritter bestehender Reiche, dem Altschlaraffenrat zu melden und werden mit dessen Genehmigung sowie auch der Publikation der Schlaraffia-Zeitungen und auf der altschlaraffischen Webseite als Feldlager bezeichnet. Sie haben noch keinerlei schlaraffischen Rechte. Frühestens nach 12 Monaten kann das eine Feldlager betreuende Reich, später sogenannte Mutterreich, beim Altschlaraffenrat den Antrag auf Koloniegründung stellen. Nach der Gründungsfeier unterliegt die Kolonie einer Prüfungszeit von mindestens 12 Monaten. Nach bestandener Prüfungszeit kann sie um ihre Sanktionierung durch den Altschlaraffenrat nachsuchen. Wird diesem Gesuch entsprochen, wird die Kolonie mit vollzogener Sanktion zum Reich, womit sie und ihre Sassen Mitglieder in alle schlaraffischen Rechte und Pflichten eintreten. Altschlaraffische Einrichtungen. Traditionen müssen erhalten, aber vor allem dokumentiert werden. Hierzu gibt es Archive und Bibliotheken, Listen und Listen mit Mitgliedern und ihren interessanten schlaraffischen Namen. Wer bei den einzelnen Vereinsseiten im Internet schaut, liest dann auch schon mal diese fiktiven Personenbezeichnungen. Eben ein Geheimbund, bei dem die richtigen Namen nicht geoutet werden. Im Verlauf der Jahrzehnte sind im ganzen Uhuversum hunderte verschiedener Orden und tausende verschiedener Ahnen zusammengekommen und haben ebenso viele Schlaraffen im Namen oder im Rahmen des Spiels erfreut. Diese künstlerisch und vielseitig gestalteten größeren und kleineren Plaketten wurden im Verlauf der Zeit gesammelt und zentral archiviert. Während langer Jahre befanden sich diese Ahnen- und Ordenssammlungen in Pinneberg. Seit 9 Jahren, also jetzt schon ein bisschen länger, das ging ja um 2019, also über 10 Jahren, wird sie im Reich Brugswiga, Braunschweig, sorgsam behütet und laufend erweitert. Die Sammlung zählt derzeit über 20.000 Orden und Ahnen. Alle Reiche sind gehalten, je ein Exemplar der von ihnen oder ihren Rittern gestifteten Orden und Ahnen der Sammlung in Braunschweig zu übermitteln, mit dem Ziel, Zeugnis von der künstlerischen und wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit der Mitglieder Schlaraffias ablegen zu können. Schuf das erste Schlaraffenreich die Prager im Jahr 1927 die Altschlaraffische Bibliothek, die dann aber mit dem Erlöschen der Prager ebenfalls dem Untergang geweiht war. 1968 wurde sie mit Zustimmung des Altschlaraffenrates im Reich Berolina, Berlin, dem zweitältesten Schlaraffenreich, neu aufgebaut und wird seither dort betreut und in der Bibliothek werden namentlich Chroniken, Stammrollen und Zeitungen sowie Noten, Bild- und Tonträger aufbewahrt und laufend ergänzt. Die Bibliothek ist auch dankbar, wenn Schlaraffen, die Bücher schreiben, ihr ein Belegexemplar zukommen lassen. In der vereinseigenen Liegenschaft der Berna in Bern wird seit Jahrzehnten das altschlaraffische Archiv betreut und laufend ergänzt. Den Grundstein des Archivs bilden 26 Titel, die im Jahre 1940 durch das beherzte Engagement eines Berner Schlaraffen in Zusammenwirken mit Persönlichkeiten aus Prag und der Schweiz von Prag nach Bern haben gerettet werden können. Dieser Teil wurde in jüngster Zeit von einem Berner Sassen in einer umfangreichen und reich illustrierten Bibliografie dokumentiert. Heute umfasst das Archiv die im Verlauf der Zeit publizierten Zeitungen, auch die während des Zweiten Weltkrieges, der sogenannten Uhu-finsteren Zeit, namentlich in Amerika, Österreich und der Schweiz erschienenen. Die altschlaraffischen Stammrollen, Mitgliederverzeichnisse sowie mehrere tausend Dokumente über die Gründungszeit und allgemeine schlaraffische Belange sowie Protokolle der Konzile, der altschlaraffischen Ratssitzungen und der helvetischen Tagssatzungen, Delegiertenversammlungen des Landesverbandes Helvetica und vieles mehr. Seit rund 20 Jahren führt das Archiv in Bern auch eine ca. 10.000 Exemplaren umfassende Duplikatensammlung gestifteter Orden und Ahnen. Im Juni 1982 wurde das Altschlaraffische Symphonieorchester gegründet, das unter der Schirmherrschaft des Altschlaraffenrates steht. vom Finanzamt Aschaffenburg als eine gemeinnützige Körperschaft anerkannt ist und gegenwärtig unter der Leitung eines Schlaraffen aus München steht. Das Orchester hat seit der Gründung über 100 Konzerte gegeben und zählt derzeit ca. 130 Mitglieder aus dem ganzen Uhu-Versum. Anlässlich des Konzils in Bern dürfen bzw. durften sich dessen Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf einem Matinee am Sonntagvormittag, dem 13. Oktober 2019, im Saal des Hotel National erfreuen. Dies war wohl eine der gemischten Veranstaltungen, bei denen Frauen eingeladen waren. Und wie geht es nun in der Praxis mit dem Schlaraffe-Werden vor? Möchte man gerne wissen. Und wie geht das nun in der Praxis mit dem Schlaraffe-Werden? Möchte man wissen? Hier ein kleiner Ratgeber für den Neuankömmling, sozusagen zum Einstieg. Der Schlaraffia-Verein in Tampa Bay hat zwar ein eigenes Reich für seine Sippungen, ein eigenes Clubhaus, aber nun stand ich vor einigen Jahren neben einem Herrn an einem Tisch beim jährlichen German Heritage Fest in St. Petersburg, der aktiv für seine Vereinigung mit großem Banner für Schlaraffia warb. Er war sehr nett. Aber natürlich gehörte ich dem falschen Genus an. Frauen sind weiterhin als Mitglieder nicht zugelassen. Aber natürlich kann man über uns auch zu unseren Partnern eine Brücke schlagen. Ja, sagte sich ich, mein Mann spricht auch Deutsch, aber an dieser Vereinigung habe er wohl kein Interesse. Gar nicht so einfach, neue Mitglieder zu finden. In der Handelskammer und in anderen Organisationen sind längst Frauen Mitglieder. Hier weiterhin also nicht. Gemäß dem aktuellen Wortlaut des Spiegels finden in Schlaraffia nur Männer von unbeschuldenem Ruf und reiferem Lebensalter und gesicherter Stellung Aufnahme. Sie müssen Verständnis für die Ideale Schlaraffias haben und gewillt sein, diese zu verwirklichen. Jeder Ritter hat das Recht, in die Sippungen seines Reiches interessierte Gäste, genannt Pilger, einzuführen. Der einführende Ritter wird als Pate bezeichnet, dem es obliegt, den Gast gebührend vorzustellen und zu betreuen. Mit dieser Patenschaft soll sichergestellt werden, dass der Gast sich willkommen fühlt und ihm das auf Anhieb meist skurril erscheinende schlaraffische Spiel angemessen erläutert wird. Nach dreimaliger Anwesenheit kann ein Pilger seinen Wunsch, Schlaraffe zu werden, durch Vermittlung seines Paten und unter gleichzeitiger Ausfüllung eines Fragebogens kundtun, worauf er fortan als Prüfling bezeichnet wird. Die beabsichtigte Aufnahme eines Prüflings ist in den vorgesehenen Publikationsgefäßen zu veröffentlichen, worauf gegen die in Aussicht stehende Aufnahme von jedem Reich, Kolonie und jedem Schlaraffen binnen 3 Wochen nach Veröffentlichung Einspruch erhoben werden kann. Nach mindestens 6-maliger Anwesenheit in einer Sippung innerhalb von 12 Monaten nach der erfolgten Anmeldung kann ein Prüfling bei den nicht erfolgten oder abgewiesenen Einspruch unter Einhaltung bestimmter Verfahrensregeln als Mitglied aufgenommen werden, was in Form der sogenannten Kugelung geschieht. Für die Aufnahme ist gemäß Spiegel ein qualifiziertes Stimmenmehr und 4/5 der anwesenden Sassen des eigenen Reiches, Ritter, Junker und Knappen, erforderlich. Die Zustimmung wird in geheimer Abstimmung mit einer weißen, die Ablehnung mit einer schwarzen Kugel zum Ausdruck gebracht. Daher also Kugelung. Doch sehr ritterlich die 3 Stände der Schlaraffen. Ein weiß gekugelter und somit als Schlaraffe aufgenommener Prüfling tritt zunächst in den Knappenstand. Als solcher trägt er in den Sippungen die sogenannte Sturmhaube aus farbigem Stoff mit der fortlaufenden Nummer der Reichsmatrikel und wird als Knappe mit dieser Nummer, also zum Beispiel Knappe 350, das ist der 350. im entsprechenden Reich aufgenommene Schlaraffe, angesprochen. Als Waffe führt er die Partisane. Der Knappe besitzt außer dem Recht auf Kugelung, Mitgliederaufnahme, keine schlaraffischen Rechte, untersteht der Zucht des Junkermeisters und ist vom schlaraffischen Zweikampf, Duell, ausgeschlossen. Er kann weder in eine Reichswahlwürde noch ein Reichsamt gewählt werden. Nach mindestens 10-maligem Sippenbesuch kann ein Knappe bei guter Führung und nach einer bestandenen Prüfung zu Fragen über schlaraffische Belange in den Junkersstand erhoben werden. Der Junker wird bei seinem Vornamen genannt, trägt den farbigen Junkershelm aus Stoff mit seinem Namen und untersteht, gleich wie der Knappe, der Zucht des Junkermeisters. Auch ihm ist die Wahl in eine Reichswahlwürde oder ein Reichsamt verwehrt und er besitzt außer dem Recht auf Kugelung keine schlaraffischen Rechte. Im Unterschied zum Knappen kann er indes seine Standesgenossen mit Zustimmung des Reiches natürlich nur Ritter zum Duell fordern. Hat ein Junker mindestens 10 Sippungen seines Reiches besucht, erfolgreich die sogenannte Hauptprüfung bestanden, eine Ritterarbeit zu einem bestimmten Thema zu Gehör gebracht und die Zustimmung der Ritter seines Reiches zur Standeserhöhung erlangt, kann er in feierlicher Zeremonie zum Ritter geschlagen werden. Beim Ritterschlag wählt er einen von 3 ihm vorgeschlagenen Ritternamen aus, der sich in humorvoller Weise auf Charaktereigenschaften, bisher an den Tag gelegte Verhaltensweisen oder seine profanen Aktivitäten wie Beruf oder Hobby beziehen soll. Dazu muss ich Ihnen sagen, dass meine Freundin Marga ihren Mann liebevoll immer mit seinem Schlaraffennamen nannte. Er war nämlich Ingenieur aus Schwaben und wurde immer Biberle genannt. Zunächst war mir der Zusammenhang nicht klar. Dann aber kamen mir die Eigenschaften des Bibers in den Sinn. Er konstruiert emsig seinen Bau. Und so kommen auch die Namen der anderen zustande. Man denke an den schwäbischen Spruch, schaffe, schaffe, Häusle baue und dann sterbe. Ich habe Biberle immer nur als Pensionär erlebt, aber er und Marga lebten zusammen mit den Enkeln, die sie großgezogen haben, in einem schönen Häusle in Florida. Ich habe mich sehr über die Einladung zu ihrer goldenen Hochzeit im Clubhaus der Schlaraffia gefreut. Ja, und der Ritter, der zukünftige, also der Schlaraffe, er trägt fortan den farbigen Ritterhelm aus Stoff und ein Bandelier in den Reichsfarben, oft auch einen Rittermantel und führt als Waffe ein Schwert, natürlich aus Holz. Als im Reich ansässiger, sesshafter Ritter hat er Sitz und Stimme bei allen Beratungen und Verhandlungen und es stehen ihm das Wahlrecht und die Wählbarkeit im Reich zu. Während der Junker und die Knappen in den Sippungen an der für sie reservierten Junkertafel beim Junkermeister Platz nehmen haben, wählen die Ritter ihren Platz an der Rittertafel selbst. Pilger und Prüflinge sollen den Platz neben ihren Paten einnehmen. Wenn ein Pate am Sippungsbesuch verhindert ist, hat ein stellvertretender Pate dessen Betreuungsaufgaben zu übernehmen. Ja, und damit wünsche ich Ihnen, vielleicht sind Sie vom Stamme Mann, dann können Sie hin zu einer Pilgerschaft in das Reich der Schlaraffia, in die Sippung und vielleicht bis zu der Erringung eines eigenen Ritterdaseins. Das wünsche ich Ihnen. Vielleicht finden Sie dahin. Und ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich für dieses lange Informationsschreiben oder diese Informationen zu Schlaraffia bedanken und war Ihre Susanne Nielsen am Mikrofon. Ja, das war unsere schlaraffische Sendung und ich hoffe, dass Sie nächste Woche wieder dabei sein können. Da geht es nämlich um die Narrenzeit noch einmal, denn es ist ja auch bald der Karneval woanders und überall auf der Welt. Und wir hoffen, dass Sie daran auch viel Spaß haben. Am Mikrofon Ihre Susanne Nielsen. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye und seien Sie nett zueinander.